noch wundern, wenn ihr es Rentner seid. Sobald mit Arbeit aus ist, beginnt eine neue Zeit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dann ist vorbei mit Föhnen, das Haar, es fehlt dir ganz. Den Bauch brauchst nicht mehr einziehen, du ziehst jetzt einen Schwanz. Oh, oh, oh. Auf deinem Weg zum Dock, dann sagst du, hey, was glaubst dir? Ich hab auf Pillen Bock. Mit 66 Jahren, da fängt das Leiden an. Mit 66 Jahren hat man mehr Spaß daran, zu 66 Ärzten und Therapien zu gehen. Mit 66 wird das Kranksein erst schön. Du holst dir einen Rollator, auf dem man sitzen kann. Und machst dann durch die Gegend und quatscht die Leute an. Oh, oh, oh, oh, oh. Du singst im Kirchenchor mit, nicht schön, doch dafür laut. Freust dich auf jeden Sonntag, ab 7 wird geprobt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Und all die Mitinsassen aus deinem Altersheim hör dich wie ein Engel singen, doch Beifall gibt es keinen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leiden an. Mit 66 Jahren hat man erst Spaß daran, zu 66 Ärzten und Therapien zu gehen. Mit 66 wird das Kranksein erst schön. Kranksein erst schön. Und abends nach dem Essen machst du dich auf den Weg. Zurück dann auf dein Zimmer, wo jetzt dein Bettchen steht. Oh, oh, oh. Da brauchst du keinen Rollator, du liegst ja waagerecht und träumst in deinen Träumen, das Leben sei gerecht. Oh, oh, oh, oh, oh. Und voller Stolz verkündest am nächsten Tag du dann, wisst ihr, was ich geträumt hab? Das Leiden fängt erst an. Mit 66 Jahren, da fängt das Leiden an. Mit 66 Jahren hat man es Spaß daran, zu 66 Ärzten und Therapien zu gehen. Mit 66 wird das Kranksein erst schön. Mit 66 Jahren, da fängt das Leiden an. Mit 66 Jahren hat man mehr Spaß daran, zu 66 Essen und Therapien zu gehen. Mit 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leiden an. Mit 66 Jahren hat man mehr Spaß daran, zu 66 Essen und Therapien zu gehen.